Abschnitt 2 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heyse. Poldriot oder das Märchen vom wohlerzogenen Königssohn. Ende. Dem Prinzen aber war wunderlich zumut. Das Entchen hatte die Mähne fahren lassen und stattdessen die schlanke Gestalt des Reiters umklammert. Die Scheu, sich so nah an ihren künftigen Landesherrn zu schmiegen, verlor sich bald, da ihr war, als hätte sie nie in ihrem Leben so weich und warm gesessen. Dem Prinzen aber, der auf dem braunen Schopf und dem weißen Nacken des jungen Kindes herabsah, klopfte das Blut in den Schläfen, und so gern er ein kleines Zwiegespräch angefangen hätte, konnte er das erste Wort nicht finden. Erst als sie eine Weile so fortgeritten waren, während nur die Liese von Zeit zu Zeit mit fröhlichen Wiehern die Stille unterbrach, fasste er sich ein Herz zu fragen, ob sie auch bequem sitze. Sie nickte nur und drückte dabei ihr Näschen noch dichter gegen seine Brust. Manchmal blieb die Liese stehen, um ein würziges Kraut am Wege abzurupfen oder sich nach ihrem Sprössling umzusehen, der sie in drolligen Kapriolen umsprang. Dann hob auch das Entchen den Kopf, sah aber nicht zu ihrem Kavalier empor, sondern in die weite Landschaft hinaus, die im Mondnebel sich in silbernem Duft ausbreitete. Die Wälder und reifen Kornfelder standen ganz still. Nur die Wellen, die in den sanft rauschenden Fluss hie und da aufblitzten, ließen erkennen, dass noch Leben in der schlummernden Weite sei. »Was seufzt du?« fragte der Prinz leise und berührte mit seinen heißen Lippen das Haar des jungen Kindes. »Weil es so schön ist in der Welt«, hauchte sie kaum hörbar. »Aber wir müssen wieder zurück, wenn der Vater aufwachte.« Statt aller Antwort drückte der Prinz dem Pferde die Fersen in die Weichen und sie trabten weiter. Wie lange noch, wusste keines. Am liebsten wären sie ohne Aufhören bis ans Ende der Welt geritten. Die Liese aber schien es endlich doch müde zu werden, zwei Menschen auf ihrem Rücken zu tragen, zumal sie bisher nicht zum Reiten erzogen, sondern nur in den Pflug oder vor einen Wagen gespannt worden war. Auf einmal stand sie still und war durch kein Zureden oder Fersenstupfen zum Weitergehen zu bewegen. »Wir müssen sie wohl ein wenig rasten lassen«, sagte der Prinz, sprang hinab und hob das Mädchen sorgsam von seinem Wohnsitz zur Erde nieder. Sofort kam das Füllen herangesprungen und steckte den Kopf unter den Leib der Mutter, an ihrem Euter seinen Durst zu löschen. Das Entchen aber sagte lächelnd, »Jetzt sollte ich in unseren Keller hinuntersteigen und euch einen frischen Trunk holen können. Aber wartet, es duftet hier nach Erd und Himbeeren. Ich will euch rasch eine Handvoll pflücken.« Damit lief sie ins Dickicht hinein, und der Prinz hörte sie im Laube rascheln, saß im Gras nieder und sah in die lichten Wipfel hinauf, durch die das goldene Mondlicht hereinquoll. Eine Nachtigall sang ganz nahe in einem weißblühenden Holderbusch. Das machte sein Herz so sehnsüchtig schwellen, dass er seine Krone darum gegeben hätte, hier im Verborgenen mit dem Entchen bis an sein seliges Ende hausen und träumen zu können. Da trat sie wieder aus den Zweigen heraus, in ihrem Röckchen tragend, was sie an Beeren gesammelt hatte. Sie wollte vor ihm stehen bleiben, dass er die Früchte aus ihrem Schoß naschen könnte. Er aber ergriff ihren schlanken braunen Arm und zog sie neben sich nieder. Und da sie sagte, »Alles ist für euch«, steckte er ihr, redlich teilend, eine Beere um die andere zwischen die lachenden roten Lippen, bis die letzte verspeist war. Dann stand er auf, wieder nach ihrem Pferde zu sehen, das aber keine Lust bezeigte, sie wieder aufsitzen zu lassen. Die Decke war ihm dabei von dem breiten Rücken geglitten, die hob der Königssohn auf und brachte sie zu seiner Gefährtin. »Die Liese will noch eine Weile grasen«, sagte er. »Inzwischen sollst du ein wenig schlafen. Komm, der Tau fällt kühl. Ich will dich in die Decke wickeln, dann bewache ich deinen Schlaf, dass keine Kröte oder Schlange dir übers Gesicht kriecht.« So tat er, obwohl die Errötende sich erst gewaltig sträubte. Als sie dann wehrlos wie ein Wickelkind auf dem grünen Lager ruhte, kniete er neben ihr hin, band ihr jetzt die Perlenschnur um den Hals und sagte, »Schlaf wohl, meine kleine Königin.« Darauf bückte er sich zu ihr hinab und küsste sie einmal herzlich auf den Mund, der noch von den Himbeeren duftete. Sie litt es geduldig, drückte dabei die Augen vor Seligkeit ein und seufzte leise. Und so, da rings die Blätter säuselten und die Nachtigall immerfort ihr Schlummerlied flötete, blieben die Augen des jungen Kindes geschlossen, und sie war bald in festen Schlaf gesunken. Fleuriot aber saß noch eine Weile neben ihr und weidete sich an ihrem Anblick, der ihm das Holdeste schien, was die Erde je getragen habe. Es war ihm ganz ernst damit, dass er sie seine Königin genannt hatte. Er meinte, wenn die Mutter sie sehe, wie liebreizend und unschuldig sie sei, werde auch sie nichts dagegen haben, dass er dies einfache Kind neben sich auf den Thron setze. In solchen glücklichen Gedanken überfiel ihn auch endlich eine weiche Müdigkeit. Er streckte sich neben der Schläferin ins Gras, schob sanft seinen Arm unter ihren Nacken, damit der kleine Kopf bequemer ruhte, küsste noch einmal behutsam ihre halb geöffneten roten Lippen und versank gleichfalls in einen traumlosen Schlaf. Als die helle Sonne am Morgen ihm endlich die Augen öffnete und er sich mit taumelnden Sinnen aufrichtete, durchfuhr ihn ein heftiger Schrecken. Die Schläferin an seiner Seite war verschwunden. Mit ihr die Liese und ihr Junges. Vor ihm aber standen seine beiden Hofmeister, nebst einigen Lakaien, und auf der Straße am Walde erblickte er eine Hofkutsche mit 4 Pferden bespannt. Er öffnete eben den Mund zu der Frage, was mit Ännchen geschehen sei, als einer der Hofmeister sich vor ihm verneigte und ihm das Wort abschnitt, indem er ihm einen guten Morgen wünschte und ihn einlud, in den Wagen zu steigen und nach dem Schlosse zurückzufahren, wo seine königliche Frau Mutter schon wegen seines Ausbleibens in schwerer Sorge gewesen sei. Willenlos, da er ernstlich darüber nachgrübelte, ob er nicht am Ende vom Ännchen und dem nächtlichen Ritt bloß geträumt hätte, ließ er sich von den beiden Alten in die Mitte nehmen und nach Hause zurückgeleiten. Er verriet aber der Mutter gegenüber, die ihn mit heftigen Vorwürfen wegen seines nächtlichen Abenteuers empfing, mit keinem Wort den wahren Hergang. Nur als er hörte, man habe eine leichtsinnige Person mit ihm gefunden, und da sie eine Perlenschnur aus dem Kronschatz gestohlen, sei sie in den Turm gesteckt worden, brauste er auf und erklärte, das arme Kind sei unschuldig, da er selbst ihr das Geschmeide geschenkt habe, und er sei fest entschlossen, sich mit ihr zu vermählen, weshalb er darauf bestehe, dass sie sofort aus der Haft entlassen werde. Die Königin sah die beiden Hofmeister mit einem vorwurfsvollen Blick an, dass ihre Erziehung keine bessere Frucht getragen habe. Dann erwiderte sie ihrem so gänzlich verwandelten Sohn, das Mädchen werde erst in Freiheit gesetzt werden, wenn er sich auf die Brautfahrt an den benachbarten Hof begeben habe, mit dessen einziger Tochter er sich nach selbstbeschlossener Verabredung mit ihren Eltern binnen weniger Monate vermählen solle. Zu ihrem bittern Erstaunen aber fand die Mutter ihren Sohn nicht mehr so gefügig wie sonst, da er schon durch Holdrios Lehre und Umgang ein wenig verwildert war. Das Einzige, wozu er sich nach langen, ernsten und liebevollen Vorstellungen herbeiließ, war, zu versprechen, dass er auf das Ännchen verzichten und die ihm bestimmte Braut in Augenschein nehmen wolle, wenn das liebe Kind sofort aus der Haft entlassen, ihm auch die Perlenschnur nicht abgenommen würde, da es schimpflich für einen Königssohn wäre, ein Geschenk zurückzufordern. Hierauf willigte endlich die Mutter widerstrebend, nachdem der Sohn ihr gelobt hatte, keinen Versuch zu machen, die angesponnene Liebschaft heimlich fortzusetzen. Er hielt auch sein Versprechen, doch mit so schwerem Herzen, dass es einen Stein erbarmen konnte, wie er darüber alle Munterkeit verlor und so blass und mager wurde, wie ein gemalter junger Heiliger in der Schlosskapelle. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, beeilte die Mutter die Brautfahrt, und schon 8 Tage nach jenem Mondscheinritt setzte sich vom Schlosse aus ein glänzender Zug in Bewegung, in dessen Mitte die Kutsche mit dem Brautwerber fuhr, die eine Miene zeigte, als ob er eher zu einer Hinrichtung als zu hochzeitlichen Festen reiste. Sie waren aber noch eine Stunde Weges von der fremden Hauptstadt entfernt, als der Kutscher anhielt, und da die beiden Gouverneure, die auf dem Rücksitz mitfuhren, nach der Ursache fragten, erwiderte er, ein junger Herr, der am Wege gesessen, habe ihm zugewinkt und befohlen, zu halten, bis er mit der jungen königlichen Hoheit ein Wort geredet habe. Sogleich erschienen auch der Fremde am Wagenschlag, und niemand anders als der heimliche Freund und Lehrmeister des Prinzen, jetzt in einer schurken Hoftracht, in der ihn selbst sein Zögling nicht sogleich erkannte. Er verneigte sich tief vor dem erstaunten Floriot und fragte dann ganz unbefangen, ob nicht noch ein Platz im Wagen frei sei, da er desselben Weges reise, wäre es ihm lieb, mitgenommen zu werden. Die beiden Hofmeister sahen einander ratlos an. Da sie aber für diesen Fall keine Vorschrift hatten, auch der Prinz sofort den Wagenschlag öffnete, mussten sie es geschehen lassen, dass der Fremde ohne weiteres einstieg und sich sogar neben den Prinzen setzte, worauf er dem Kutscher zurief, jetzt nur geschwinde fortzufahren. Als sie dann die Grenze des benachbarten Königreichs erreichten, fanden sie dort einen schönen Triumphbogen, an welchem in goldenen Buchstaben die Inschrift »Willkommen« angebracht war. Hier wartete ihrer der Kronprinz des Landes, ein langer blonder Jüngling, der zu seinem künftigen Schwager in den Wagen stieg und mit ihm nach dem königlichen Schlosse fuhr. Unten am Portal desselben empfing ihn der König in Person mit allen Würdenträgern Und nachdem Prinz Floriot dem dicken alten Herrn, dem seine Krone auf dem kahlen Kopf wackelte, sein Gefolge vorgestellt hatte, darunter auch seinen Freund Baron Holdriot, stiegen sie die breite Marmortreppe hinauf in den Thronsaal, wo die Königin mit ihrer Tochter und sämtlichen Hofdamen den Schwiegersohn aufs huldvollste empfing und ihn sofort seiner jungen Braut vorstellte. Der Prinz aber hatte kaum einen Blick auf das Prinzesschen geworfen, als er am liebsten kehrt gemacht hätte und eilig wieder nach Hause gereist wäre. Denn Prinzessin Blandina erschien ihm mehr wie eine mit Goldschmuck und kostbaren Steinen aufgeputzte Wachsfigur, denn wie ein lebendiges junges Menschenkind. Die Züge ihres Gesichtes waren zwar nicht unlieblich, aber so regungslos wie ein geschnitztes Bild, dazu ihre kleine Gestalt schon jetzt von so übermäßiger Fülle, dass man fürchten musste, schon in wenigen Jahren werde sie ihrer Mutter gleichen, die infolge des sorgenfreien und müßigen Stillsitzens auf dem Thron zu einem unförmlichen Umfang gediehen war. So stand die Tochter neben ihr, wie ein Tönnchen neben einem Ohrhoftfass, wenn ein so unehrerbittiger Vergleich gestattet ist. Dass aber der Schreck dem Brautwerber die Rede verschlug und er sich nur mit einer gezwungenen Gebärde vor seiner zukünftigen verneigte, wurde ihm in den Augen des gesamten Hofstaates nicht zum Nachteil ausgelegt. Vielmehr fanden es die Herren nur begreiflich, dass die Reize der Prinzessin ihren Freier verwirrten, während die Damen unter sich flüsterten, er sei ein entzückender junger Mann und rechtfertige den Ruf vollkommener Wohlerzogenheit, der ihm vorangegangen. Bei der Galatafel nun, zu der man sich sofort verfügte, kam der Prinz natürlich neben seiner hohen Braut zu sitzen. Doch alle seine Bemühungen, nachdem er sich von der ersten Bestürzung erholt hatte, ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen, scheiterten an dem fast feierlichen Ernst, mit dem die Prinzessin sich dem aufgetragenen Gerichten widmete, so dass sie nur ein kaum hörbares »Danke« von sich gab, wenn ihr Nachbar ihr das Glas von neuem vollgoss. Je länger das Mahl dauerte, je unseliger wurde dem gefeierten Gast zumut. Zudem beneidete er immer glühender seinen lustigen Mentor Holdriot, der ihm gerade gegenüber an der Seite einer in Schönheit und Frische glänzenden jungen Dame saß, der Frau des alten Hofmarschalls, die oft zu ihm hinüberblickte und ihrem Nachbarn allerlei boshafte Anmerkungen ins Ohr zu flüstern schien. Als die Tafel endlich aufgehoben wurde und der Ball begann, schritt Floriot, nachdem er die Prinzessin zu ihrer Mutter zurückgeführt hatte, auf die reizende Frau zu und bat sie um den nächsten Tanz. Sie sah ihn mit einem spitzbübischfeinen Lächeln in die Augen und legte ihren weißen Arm in den seinen, worauf sie mit ihm nach den Klängen der Musik durch den Saal schwebte. Doch hatte sie dabei noch Atem übrig, ihn zu fragen, welchen Eindruck seine hohe Braut auf ihn gemacht habe, und als er errötend schwieg, setzte sie eifrig hinzu, man könne die Prinzessin nicht auf den ersten Blick nach ihrem wahren Werte schätzen. Wenn ihm daran liege, sie näher kennenzulernen, wolle sie ihm gern ein getreues Bild ihres Gemüts und Wesens entwerfen, unter vier Augen, da hier nicht der Ort dazu sei. Sie pflege täglich am frühesten Morgen im Park spazieren zu gehen, wenn er sie dort aufsuchen wolle. Hier brach die Musik ab, und sofort näherte sich der Hofmarschall dem Prinzen und erlaubte sich, seiner königlichen Hoheit in tiefster Ehrfurcht zu bemerken, dass der erste Tanz nach der Etikette mit der königlichen Braut zu tanzen gewesen wäre. Diesen Fehler nachträglich so gut es ging zu verbessern, forderte der Bräutigam heimlich, sein Geschick verwünschend, die Prinzessin zum nächsten Tanze auf und hatte nicht geringe Mühe, das schwerfällige Figürchen, das sich schläfrig an ihn hing, mit Anstand durch den weiten Saal zu schleifen. Dann aber, sich die Stirne trocknend, bat er die Majestäten für heute um Urlaub, da er von der Reise angegriffen sei und sich in seine Gemächer zurückziehen möchte. Kaum fand er sich hier allein, nachdem er seine beiden Hofmeister verabschiedet hatte, als Baron Holdriot bei ihm eintrat. Er fand den Prinzen auf einem Ruhebett liegend, mit der Miene der tiefsten Niedergeschlagenheit, wie einen Menschen, der über verzweifelten Entschlüssen brütet. »Da brauchst mir kein Wort zu sagen über deinen Seelenzustand, lieber Zögling«, rief er ihm entgegen. »Hier handelt es sich nur darum, was du zu tun gedenkst, ob du willens bist. Dies Püppchen, das mit seinen haferblonden Haaren, der weißen Haut und den geröteten Augenlidern wie ein fettes, weißes Kaninchen aussieht, trotz alledem zu deiner Königin zu machen oder ihr den Verlobungsring zurückzugeben.« »Oh, Holdriot«, stöhnte der Prinz, »versetze dich in meine Lage. Die Mutter hat mir erklärt, wenn ich dies seit langem beschlossene Ehebündnis nicht einginge, werde es zwischen den beiden Höfen zu einer Todfeindschaft und zwischen den beiden Reichen zu einem mörderischen Kriege kommen. Und ich, und du, als ein wohlerzogener Sohn, wirst dich knirschend unter das Joch fügen, da du in meiner Schule noch nicht lange genug gesessen bist, um den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Dies habe ich vorausgesehen und bin dir eben darum hierher gefolgt, um dir im Notfall den Rücken zu stärken. Übrigens haben deine künftigen Schwiegereltern einen Koch, der seine Sache versteht. Und wenn sie dir den in deine junge Ehe mitgeben, ließe sich manches verschmerzen. Du hast gut spotten, rief der Unglückliche. Deine liebenswürdige Tischgefährtin hat dich bei guter Laune erhalten. Auch sie aber scheint sich über mich lustig zu machen, da sie mir morgen früh im Garten von all den verborgenen Gaben und Tugenden meiner Zukünftigen ein Loblied singen möchte, dass ich ein Narr wäre, ihr dazu Gelegenheit zu geben. Mit deiner Erlaubnis, lieber Prinz, versetzte Holdrio sehr ernsthaft, du wärest ein Narr, es nicht zu tun. Versprich mir, dich morgen früh zu dem Stelldichein im Garten einzufinden, um das ich dich übrigens beneide. Ich bürge dir dafür, dass all deine Nöte dadurch gehoben werden und du für diesmal noch mit einem blauen Auge davonkommst. Damit verließ er seinen Zögling, der die Nacht in schweren Träumen verbrachte, da ein weißes Kaninchen sich ihm beständig auf den Schoß setzte und mit Kohlblättern gefüttert sein wollte. Als endlich der Morgen heraufdämmerte, entschloss er sich nach langem Zweifeln und Schwanken, dem Rate seines getreuen Meisters und Freundes zu folgen und sich in den Garten hinabzuschleichen. Im Schlosse begegnete er erst wenigen schläfrig herumschwankenden Lakaien, die ihn verwundert anstarrten, da die Majestäten noch nicht aufgestanden seien und Prinzessin Blandine vor 3 Stunden nicht sichtbar sein würde. Florio aber ging in sich gekehrt die hohen Treppen hinab und betrat den taufrischen Garten, in welchem schon alle Vögel ihr Morgenlied anhoben. Auch war er noch nicht weit in die schön gepflegten Anlagen vorgeschritten, als er ein weißes Kleid zwischen den Taxushecken und Rosenbeeten schimmern sah und sofort die schlanke Gestalt der jungen Hofmarschallin erkannte. »Guten Morgen, Prinz«, rief sie ihm entgegen, wobei ihre blanken Zähnchen lustig zwischen den roten Lippen hervorblitzten. »Schön, dass ihr Wort haltet. Denn wahrlich, mir liegt viel daran, euch eine gute Meinung von unserer Prinzess beizubringen, da, falls ihr euch nicht entschließen könntet, sie heimzuführen, auch ich hier zurückbleiben müsste«, wo es zum Sterben langweilig zugeht. Folge ich aber meiner jungen Königin an euren Hof, so hoffe ich, da ihr ein ritterlicher junger Herr seid, wir werden ein vergnügliches Leben führen. Die junge Hoheit freilich ist von etwas bequemer Komplexion, schläft gern lang in den Tag hinein, liebt eine gute Tafel und hat bis jetzt nur Interesse für ihre Hunde, deren sie ein ganzes Dutzend von allen Arten und Unarten besitzt und die zu füttern bisher ihr einziges ernstes Geschäft war. Das wird alles anders werden, wenn sie erst einen lieben Gemahl hat und einen Haufen kleiner Kinder, die zu füttern, zu waschen und zu kämmen, ergötzlicher ist, als die kleinen Kläffer zu versorgen. Und da sie im Übrigen alles gehen lässt, wie es Gott gefällt, und die gute Stunde selber ist, werdet ihr eine recht behagliche Ehe miteinander führen. Der Prinz hatte all diese Reden nur mit halbem Ohre gehört, da ihn die Anmut der eifrigen Sprecherin völlig gefangen hielt. Sogar das Bild des armen Ännchens verblasste neben dieser reifen und übermütigen Schönheit, die in ihrem losen Morgengewande nur noch verführerisch aussah. Als sie sich daher an einer traulichen Stelle auf eine Bank niederließ und ihn einlud, sich neben sie zu setzen, fing er, gleichsam um seiner ersten Liebe Treue zu halten, vom Ännchen zu reden an, und dass er überhaupt keine Neigung spüre, sich mit einer anderen zu vermählen und nur der Staatsräson gehorcht habe, als er um Prinzessin Blandine war. Die kluge Frau bezeigte das tiefste Mitgefühl mit seinem jungen Herzeleid, äußerte mit einem Seufzer, auch anderen werde oft nicht zuteil, was sie in ihrem Herzen ersehnten, und für das versagte volle Glück müssten sie sich dann mit guter Freundschaft trösten. Das griff der mehr und mehr verliebte Königssohn begierig auf, fasste die zarte Hand der schönen Frau und fragte schüchtern, ob er hoffen dürfe, durch ihre Freundschaft getröstet zu werden, und als sie mit geheuchelter Verwirrung erwiderte, sie zweifle, ob sie ihm dessen würdig sei, raunte er ihr ins Ohr, sie sei das zauberhafteste Wesen, das ihm je begegnet. Und wenn sie in seiner Nähe bleibe und ihm ein wenig lieb haben könnte, ob sie das können würde? Gewiss, hauchte sie, auch ich bin ja nicht glücklich. Und so ein liebenswürdiger Freund wie ihr könnte mir wohl über manche schwere Stunde hinweghelfen. Nur freilich... »Nein, keine Bedenken«, rief der blühende junge Herr, indem er den Arm um ihren Nacken schlang, »und lasst uns gleich auf der Stelle den Freundschaftsbund mit einem brüderlichen Kuss besiegeln.« Damit neigte er sich dicht zu ihr und berührte feurig ihre Lippen, um die ein feines Lächeln schwebte. Aber wie vom Blitz gerührt, fuhr er jählings zurück, denn hinter dem nächsten Busch hervor trat kein geringerer als ein königlicher Schwiegervater in eigener Person, in einem langen Morgenrock von Goldbrokat, statt der Krone ein samtenes Käppchen, an dem eine goldene Troddel hing, auf dem blanken Schädel. Im ersten Augenblick standen sich die drei wortlos gegenüber. Der König aber fand zuerst die Sprache wieder, zog die weißen Brauen in die Höhe und überschüttete seinen Eider mit Vorwürfen, dass er am ersten Morgen, nachdem er seiner Braut vorgestellt worden, einer anderen Dame den Hof zu machen, sich habe erlauben können. Dieses Vergehen werde er nur wieder gut machen, wenn er die Hochzeit beschleunige, dagegen seine Mitschuldige für immer den Hof werde verlassen müssen. »Seid getrost, schöne Freundin«, versetzte der Prinz, da er sah, dass die Marschallin weinend auf die Bank zurücksank. »Ich würde es als eine schimpfliche Felonie betrachten, wenn ich euch nicht hielte, was ich euch soeben gelobt habe. Eher würde ich auf die Ehe mit der Prinzessin verzichten, als auf unseren Freundschaftsbund, was ich eurer königlichen Majestät hiermit in aller Ehrfurcht als mein letztes Wort verkünde. Und nun gebt mir euren Arm, holde Frau, und lasst euch ins Schloss führen.« Sie erhob sich zögernd. Der König aber, der vor Entrüstung kirschrot im Gesicht geworden war, rief, »Wenn das euer Liebten letztes Wort ist, sind hoch dieselben unwürdig, die Hand meiner Tochter zu erhalten. Also überlegt wohl, was ihr tut.« »Hier ist nichts mehr zu überlegen«, erwiderte der Prinz, sich hoch aufrichtend. »Ich verzichte hiermit auf die Ehre, eurer Majestät Schwiegersohn zu werden, und bitte, mich der hohen Gemahlin und Prinzessin Tochter zu Gnaden zu empfehlen, da ich noch in dieser Stunde eurer Liebten Schloss und Reich verlassen werde.« Als der Prinz dann wirklich mit den beiden höchst bestürzten Hofmeistern, denen er über seinen plötzlichen Entschluss keinerlei Aufklärung gab, den Reisewagen wieder bestieg, trat aus der Volksmenge, die sich trotz der frühen Stunde vor dem Schloss versammelt hatte, Baron Holdriot an den Wagenschlag heran, verneigte sich mit einem feinen Zwinkern der klugen Augen vor dem jungen Herrn und sagte, »Ich beurlaube mich für diesmal von eurer königlichen Hoheit und erkläre hoch demselben meine allerhöchste Zufriedenheit.« Im nächsten Augenblick war er verschwunden. Von seiner Frau Mutter wurde der Brautwerber, der ohne Braut heimkehrte, mit den heftigsten Vorwürfen empfangen. Wenn er übrigens gedacht habe, seine Liebschaft mit der Dirne aus der Waldschenke jetzt wieder anspinnen zu können, so habe er sich verrechnet. Das Mädchen sei inzwischen mit einem Förster aus der Nachbarschaft verheiratet worden, der es sich höflich verbitten werde, wenn der hohe Herr geruhen wollte, sich fernerhin zu seiner jungen Frau herabzulassen. Hierüber verfiel Prinz Floriot in eine schwarze Melancholie, der er jedoch nicht lange nachzuhängen Zeit hatte. Denn ihm auf dem Fuße folgte die Kriegserklärung des benachbarten Königs, der für den Schimpf, den man seiner Tochter angetan, blutige Sühne zu nehmen drohte. Dem Prinzen kam dies nur erwünscht, um seinem Liebeskummer in wilden Taten Luft zu machen. Als aber der Heereszug zum Abmarsch gegen den Feind bereitstand, rief ihn die Königin in ihr Gemach, setzte ihm einen zierlichen goldenen Helm aufs Haupt, gürtete ihm einen feinen Hofdegen um und las ihm einen Paragraphen des Staatsgrundgesetzes vor, in welchem verordnet war, dass die Prinzen des königlichen Hauses sich unter keinen Umständen in ein Gefecht mischen, sondern dem Gang der Schlacht nur durch ein Fernrohr zu folgen hätten. In tiefer Beschämung hörte der wohlerzogene Thronerbe diese Vorlesung an, verabschiedete sich schweigend von seiner zärtlichen Mutter und folgte mit gesenktem Kopf auf seinem zahmen Pferde dem ausrückenden Heer, von seinem Kriegshofmeister und dem kommandierenden General in die Mitte genommen. Als sie aber an dem Ort angelangt waren, wo das Lager aufgeschlagen wurde und am nächsten Tage die entscheidende Schlacht geschlagen werden sollte, erschien plötzlich in der Rüstung eines einfachen Soldaten der wohlbekannte junge Freund, der um die Gnade bat, dem Prinzen als Schildknappe zur Seite bleiben zu dürfen. Hiergegen hatte der Hofmeister nichts einzuwenden. Holdriot aber flüsterte dem trübsinnigen Herrlein zu, er solle gutes Mutes sein. Es werde sich schon Gelegenheit finden, seiner strengen Überwachung zu entwischen und etliche rühmliche dumme Streiche zu machen. Dazu kam es dann auch gleich am nächsten Tage. Denn in dem Zelt auf einer Anhöhe, von der aus man den Gang der Schlacht beobachten konnte, war neben dem Prinzen nur sein Lehrer in der Kriegskunst zurückgeblieben, der, während draußen die Geschütze donnerten, die Trompeten schmetterten und die Pferde wieherten, über eine Landkarte gebückt seinem hohen Schüler die Stellungen beider Heere und den strategischen Plan erläuterte. Da der wackere Mann schon gejagt war und die letzte Nacht nicht sonderlich geschlafen hatte, nickte er über seinem Vortrag ein. Da erschien Holdriot geräuschlos am Eingang des Zeltes, winkte dem Prinzen, sein Fernrohr niederzulegen und herauszukommen, und sagte ihm draußen mit einem Blick auf der Schlachtfeld, die Sache scheine schief zu gehen. Die Seinigen seien auf beiden Flügeln ins Weichen gebracht. Jetzt sei es Zeit, mitten ins Getümmel hineinzureiten und durch den Anblick ihres künftigen Königs die gesunkenen Geister von neuem anzufeuern. Im Nu hatte der Prinz, dessen Augen leuchteten, sich in die Waffenrüstung seines Freundes geworfen und dessen starkes Ross bestiegen. Als er dann mit hochgeschwungenen Degen die Anhöhe hinuntersprengte, wurde er schon von Weitem von seinen Landeskindern erkannt und mit brausendem Jubel begrüßt. Sofort wandte sich das Glück. Der General erschrak zwar, dass der Prinz all seine weisen Anordnungen über den Haufen warf und mitten in das Gewühl hineinritt, eine Fahne schwingend, die er dem verwundeten Bannerträger aus der Hand genommen hatte. Als aber nach wenigen Stunden der Sieg erfochten, der feindliche Thronfolger von Prinz Floriot mit eigener Hand gefangen genommen und sein Heer in die Flucht geschlagen war, ritt er auf dem ganz mit Blut und Staub bedeckten jungen Sieger zu, salutierte tief mit dem Degen und brachte ihm ein Hurra aus, in das alles Kriegsvolk begeistert einstimmte. Die Folge dieses denkwürdigen Tages war, dass der besiegte Monarch gegen die Auslieferung seines Sohnes sich zum Frieden bequemte und eine ansehnliche Kriegsentschädigung zu zahlen gelobte. Prinz Floriot aber sollte des Triumphes, mit dem er in seine Hauptstadt einzog, nicht lange froh werden, denn bei dem bloßen Bericht, welchen Gefahren ihr Söhnchen sich ausgesetzt hatte, wurde seiner Frau Mutter so Wind und Weh ums Herz, dass sie in eine Ohnmacht sank, aus der sie nicht wieder zum Leben erwachte. Ihr guter Sohn betrauerte sie mit aufrichtigem Herzen, da die Strenge, mit der sie ihn erzogen hatte, nur aus liebevollen Vorurteilen entsprungen war. Von dem prunkvollen Begräbnis aber, das er ihr voranstaltete, zog er sofort in die Kirche, sich daselbst zum König krönen zu lassen, denn das Reich durfte keinen Tag lang seines sichtbaren Herrschers entbehren. Auch diese feierliche Handlung wurde mit allem Pomp vollzogen, nur dass der Hochaltar, von dem der junge König die Krone nahm, dicht umflort war. Als der Gekrönte dann aus dem Portal herausschritt und durch das Spalier, das die unabsehliche Volksmenge gebildet hatte, sich nach dem königlichen Schlosse begab, erblickte er in der vordersten Reihe das vertraute Gesicht seines Lehrmeisters Holdriot, der huldigend vor der jungen Majestät ein Knie beugte. Es machte kein geringes Aufsehen, dass der König bei diesem unbekannten, unscheinbaren Fremdling stehen blieb, ihn aufrichtete und in die Arme schloss. »Folge mir ins Schloss«, sagte er leise zu ihm. »Hinfort sollst du in meiner Nähe bleiben, und ich will dich mit Ehren und Würden reich belohnen für alles, was du an mir getan hast.« »Eure Majestät wolle verzeihen«, erwiderte Holdriot mit einem leisen Lächeln. »Von jetzt an würde mein Dienst und guter Rat unnütz, ja verderblich sein. Ein König, der seinem Volk voranleuchten soll, darf sich, auch wenn er noch jung an Jahren ist, keine Dummstreiche mehr erlauben. Auch wäre ich für ein sesshaftes Leben nicht geschaffen, da ich überhaupt kein gewöhnlicher guter Staatsbürger sein kann, sondern eine Art landstreichender Kobold bin, der durch die Welt ziehen und überall, wo er guten jungen Leuten aus der Enge ihrer Zucht und Überwachung heraushelfen kann, ihnen seine Unterweisung anbieten muss. Und so entlasset mich in Gnaden, und möge es euch bis ans Ende eurer Tage wohl ergehen.« Damit verneigte er sich vor seinem Zögling, ihn noch einmal vertraulich auf die Schulter klopfend, zum Zeichen, dass er mit ihm zufrieden sei. Dann war er zum größten Erstaunen aller Umstehenden so spurlos verschwunden, als ob der Erdboden ihn eingeschluckt hätte. Von dem weiteren Leben, den Kämpfen und Siegen des jungen Königs soll hier nichts berichtet werden. Wer Näheres darüber erfahren will, möge die Chroniken und Geschichtsbücher jenes Reiches nachschlagen. Hier sei nur so viel gesagt, dass er eine lange und gesegnete Regierung führte, eine Gemahlin nahm, mit der er in friedlicher Ehe lebte und die ihm seine Kinder weiser und freier erziehen half, als seine eigene Mutter es für heilsam befunden hatte. Als er dann aber endlich gleichfalls der Zeitlichkeit den Zoll bezahlen musste und auf seinem Sterbebette mit ruhiger Seele von allen Seinigen und dem gesamten Hofstaat Abschied nahm, sah er mit schon halb erlöschendem Auge Schreiben neben der Tür seinen alten Freund Baudrillot stehen, der sich mit einem Tüchlein die Augen trocknete. Da richtete er sich noch einmal in den Kissen auf, winkte die vertraute Gestalt zu sich heran und reichte ihm die Hand. »Lieber Alter«, sagte er, »ich danke dir, dass du noch einmal gekommen bist, mir Farwohl zu sagen, damit ich dir noch einmal danken kann. Denn so viel Gutes und Großes mir auch in meinem langen Leben durch die Gnade des Herrn zuteil geworden, nichts hat mich wieder so bis ins innerste Herz erfreut und beseligt, wie die dummen Streiche, zu denen du in meiner fröhlichen Jugend mich angeleitet hast.« Da überflog das Gesicht des Greisen noch einmal ein verklärtes Lächeln, wie wenn er in eine weite, im Mondlicht schimmernde Landschaft blickte und einem süßen Vogelgesang lauschte. Dann sank ihm das Haupt in die Kissen zurück, und er lag still und friedlich, wie ein Mensch, der nach einem mühevollen Tagewerk sich den Schlummer gönnen darf, in dem tröstlichen Bewusstsein, dass nichts Menschliches ihm fremd geblieben. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, August 24.